1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Neben der ganzen Latte von Musik, die ich heute hier wieder mitgebracht habe, möchte ich, und das bereits in wenigen Minuten, heute unter anderem mal hören, wie sich in den vergangenen Tagen das größte belgische Open-Air-Festival, das Rock Werchter, angelassen und entwickelt hat. Über 4 Tage, Donnerstag ging's los, bis heute ist das Festival gelaufen. Ansonsten starte ich hier zunächst mit Kotti, zusammen mit Tuna und dem Titel Warrior Charge. So. Change my rap name, but me not that name. One king, me praise alone, and me not got praise. I entertain, explain, and attain. When the time to bust it, the sky me can't wait. If them not eat me, me not go complain. Me not go bow feed them champagne and brand name. We not play them spot, I join them back race. Say them a go on them soon, fall upon them flat face. I know what we a charge. They can't step in my way, they can't receive my pain. I mean, I claim upon a warrior charge. I praise the king every day, him alone me a pay. We keep getting sleep on the warrior charge. For so long, love it, no will I time to them crumble too nice. I'm on a warrior charge. Man, a real warrior. So, you were liquid for the warrior charge. I'm on a warrior charge. They can't step in my way. They can't mess my pain. I mean, I blame upon a warrior charge. I praise the king every day. Him alone me a pay. We keep getting sleep on the warrior charge. For so long, love it, no will have time to them crumble too nice. I'm on a warrior charge. Man, a real warrior. So, you were liquid for the one that changed my rap game. I'm on a warrior charge. They can't step in my way. They can't receive my pain. I mean, I claim upon a warrior charge. I praise the king every day. Him alone me a pay. We keep getting sleep on the warrior charge. For so long, love it, no will have time to them crumble too nice. I'm on a warrior charge. Man, a real warrior. So, you were liquid for the world. I'm on a warrior charge. Me like some girl, them braver than some. Who love dancehall style and African drum. Two eyes pon the mic, them said they want some. And me say, come girl, run, run, run, run, come. Me like some girl, them braver than some. Who love dancehall style and African drum. Lawless pon the mic, them said they want some. And me say, come girl, run, run, run, run, come. Guess this game tick off, girl, them look tick off. The herbs just a bun and champagne get lick off. Oh, oh, ice with the diamond flow. Bigger bad than my pan, they might. Boy, you better know, yo. When we let it go, dance all for rum. The girl, them just a sinking at the jam. When you take it down low, make them move. Sure, no girl can rock you at the sweetest thing in the camp. While she a jumping at the groove, smooth. She start at 12 o'clock, no rest in two. Party just a rock and them girl, them a screw. Nobody make them girl, them make you feel blue. Them girl, them a powder, them nose regular, skip to the loo. They fresh and clean and you live your life true. Work hard for your new frock, handbag and shoes. Give me a number, make me call you. Baby girl, my boo. When she move, me say the girl move so nice now. Me call them and them off and stop, look twice now. And every man them want a piece, want a slice. Because she pretty and petite and she nice. When she move, me say the girl move so nice now. Me call them and them off and stop, look twice now. And every man them want a piece, want a slice. Because she pretty and petite and she nice. She want a lover man, she no want no Rambo. She want a new man, the last one was a John Crow. She no want a man who take her money and lend it. The woman got money and she know what to spend it. Woman, you look good and you got no pride. Woman, you're looking at to be by your side. She don't need a man who only thinks about the money. Kind too serious and don't find nothing funny. Woman need a husband, husband need wife. No strife, cause you get the good thing for life. Wife material, get tanks and bridge ice. Got a pretty face and she a change of vice. Know how to move and make a man look twice. Bounce pan the rhythm and ride pan the vibes. In a competition, she will get the first prize. Now two up me a run and me not tell no lies, car. When she move, me say the girl move nice now. Make the man have to stop, look twice now. Every man want a piece, want a slice. Cause she pretty, the petite and she nice. Mmm, when she move, me say the girl move nice now. Make the man have to stop, look twice now. Every man want a piece, want a slice. Cause she pretty, the petite and she nice. Mmm. She look the business, this pretty woman couldn't flop. The style where she dropping in a designer frock. Girl good looking, shape on herself. Take care of her health as well as her wealth. And when it comes to the loving, his feelings are felt. The girl so sweet, could I make your heart melt, heart melt. Them look tick off, the herbs just a bun and champagne get lick off. Oh, oh, ice with the diamond flow. Bigger by the man pan they might. Boy, you better know, yo. When we let it go, dance all for rum. The girl, them just a sinking at the jam. When you take it down, no make the move. Sure, no girl can rap you at the sweetest thing in the camp. While she a jumping at the groove, smooth. She start at 12 o'clock, no rest in two. Party just a rock and them girl, them a school. No matter make them girl, them make you feel blue. Them girl, them hold out their nose regular, skip to the loo. They fresh and clean and you live your life true. Work hard for your new frock, handbag and shoes. Give me a number, make me call you. Baby girl, my boo. When she move, me say the girl move so nice now. Me call them and them have to stop, look twice now. And every man them want a piece, want a slice. Because she pretty and petite and she nice. When she move, me say the girl move so nice now. Me call them and them have to stop, look twice now. And every man them want a piece, want a slice. Because she pretty and petite and she nice. Say you want to take your brother's life. I don't want no violence. I don't want no war. I want peace. I want love. I want love and unity. Share your love with each and every one. get your stand. Stop the killing your brothers and stop killing your sisters. Everything you run, kill your gun. Say you want to shoot your brother down. Everything you run, kill your knife. Say you want to take your brother life. We want peace, we want love. We want peace, we want love. We beg you to love. For love alone. We beg you to love. For love alone. Stop your killing, brothers. Stop your killing in this time. Ladies and Gentlemen, das Hamburger Dub-Label Echo Beach feiert in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag und geizt entsprechend nicht mit Veröffentlichungen. Die traditionellste des Labels ist King Size Dub, die jetzt schon in die 69. Runde geht. Ich mag das kaum glauben, aber es ist so. King Size Dub, 69. Folge. Aus dieser Compilation hören wir hier gerade im Hintergrund noch Dubmatics, einen neueren kanadischen Dub-Act zusammen mit dem Sänger Linville Thompson, Peace and Love. Davor habe ich ein echtes Dancehall-Dubstep-Brett gespielt von den Southside Steppers. Dahinter steckt der Produzent Cone, When She Moves. Und das Ganze featuret zusätzlich die Rapper und Sänger Two Eyes und Junior Lawless. Eben hatten wir Two Nice und jetzt Two Eyes. So viel mal dazu. Eins Live. Festivalsommer 2009. In Belgien brechen die letzten Stunden für Rock Werchter an. Das ist das größte Musikfestival des Landes, das womöglich auch traditionsreichste oder mit traditionsreichste in Europa überhaupt. Das Festival existiert seit 34 Jahren und das Line-up in diesem Jahr lässt ganz schöne Kracher auf die Bühne. Oasis, The Killers, Coldplay, Kings of Leon unter anderem. Ein Live-Reporter Olivier Krickel ist vor Ort und hört mich jetzt hoffentlich. Olivier, sind die großen Erwartungen erfüllt worden, soweit du das beurteilen kannst in diesem Jahr? Absolut. Also es waren 4 Tage Party hier bei Rock Werchter und von dieser Partystimmung lassen sich auch die Künstler auf der Bühne anstecken. Man sieht das ihnen richtig an, dass es ihnen auf der Rock Werchter Bühne richtig gut geht, dass sie sich dort wohlfühlen. Wer jetzt da der absolute Publikumsliebling war, ist schwer zu sagen. Da hat sicher jeder im Publikum seinen eigenen. Aber 2 Namen, die fallen richtig häufig, wenn man sich auf der Festivalwiese umhört. Kings of Leon und Coldplay. Man kennt die Lieder, man kann mitsingen, schon mal schön romantisch zwischendurch. Was der Sänger von Coldplay da auf die Bühne gelegt hat, ja, das ist schon 1A. Das hat sich wirklich davor ausgegangen. Wenn man sieht, dass der Sänger da mitgeht, gehen die Leute mit und dann 80.000 da mitgehen mit den Liedern, dann ist das einfach Feeling, da lässt man sich mitreißen. Ich kann diese Mehrheitsmeinung gut verstehen. Also Coldplay waren selten besser als an diesem Wochenende. Er hat eine kleine Hommage gespielt, der Chris Martin, der Chef bei Coldplay, an Michael Jackson und auch eine an Lady Gaga, die zeitgleich auf der zweiten Bühne gespielt hat. Und als Zuschauer konnte man sich dann 90 Minuten lang richtig fallen lassen, baden in diesem Sound. Da war keine Sekunde langweilig. Riesige Stimmung gab es aber auch bei vielen anderen Acts wie Oasis, den Killers, Kings of Leon, Prodigy oder auch heute Abend bei den Kaiser Chiefs. Du hast es eben erwähnt, das Festival geht über 4 Tage. Das ist eine relativ ungewöhnliche Zeit. Wie hat man sich das vorzustellen, dass mit jedem Tag mehr weniger Publikum vor den entsprechenden Bühnen ist, weil die Leute völlig erschöpft in den Büschen liegen? Oder wie lebt Mann und Frau diese 4 Tage, Olivier? Nee, keinesfalls, im Gegenteil. Es werden eher noch mehr jeden Tag. Man muss sich im Rock Werchter als große Festivalwiese vorstellen. Es ist eigentlich so eine Parkatmosphäre. Rund um die Wiese stehen viele Bäume. Das hat etwas sehr Charmantes, dieses Festival. 80.000 passen auf diese Wiese, aber draußen vor den Toren stehen dann nochmal 20.000 Festivaltouristen, die man einfach nicht reinlassen kann, weil für die kein Platz da ist. Und so gesehen ist an Nachschub eigentlich immer genügend da gewesen an diesem Wochenende. Das Festival war allerdings im Vorfeld nahezu ausverkauft. Nur für heute und für den ersten Tag, für den Donnerstag, gab es noch vereinzelt Tickets. Das Festival wird nach 34 Jahren so langsam zu groß für dieses Gelände. Da überlegt man, ob man es nicht irgendwo anders veranstalten könnte. Aber die Suche nach einem geeigneten Gelände, die ist schwierig. Vor allem, weil man ja seit 34 Jahren hier verwurzelt ist. Problematisch war für die Besucher in diesem Jahr vor allem diese unglaubliche Hitze. Wir hatten hier 4 Tage lang Temperaturen jenseits der 30 Grad. Da sind einige in den vielen Warteschlangen zusammengebrochen. Aber man hat dann versucht, sie möglichst sanft aufzufangen. Das Rote Kreuz hat sie versorgt mit Wasser und diversen Leckerchen, damit die dann auch die 4 Tage hier durchstehen. Wie sieht's heute Abend aus? Was wird zur Krönung der Nacht wer wird auf der Bühne stehen? Zum Abschluss gibt's Metallica. Die haben hier auch schon fast Tradition bei Rock Werchter. Die spielen heute Abend ihr 6. Konzert. Und das ist die einzige Band, die hier noch aussteht auf der Hauptbühne. Und dann gibt es noch einen Dance-Act, der als Konkurrenz zu Metallica dann auf der 2. Bühne spielen wird. Das hat mit Rock an für sich nichts mehr zu tun. Und viele haben sich auch gefragt, was dieser Dance-Act Milk Incorporated, heißt er, tatsächlich auf einem Rock-Festival zu suchen hat, weil man eigentlich überhaupt nicht ins Line-Up passt. Rock und Dance ist aber eigentlich fast unumgänglich, gerade auf den großen Festivals. Olivier Krickel vom Werchter Festival. Olivier, ich danke dir und hab noch viel Spaß in Werchter. Dankeschön. Festival Sommer 2009 in 1 Live. Hello, hi. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. What can I say? Things ain't been great. There's been mishaps, babe. There's been some mistakes. Lack of communication, even jealousy. Couple times even flirted with the enemy. Love is blind, we argue all the time. But my heart hurts when I think you're not mine. I see stars, but I don't see signs. You're wonderful, babe. You're my wonderwall. Let's face it, you got a dream, you got to chase it. Life is too complicated, keep things basic. Time is so precious, then again raw. Time gets wasted, not anymore. Anti-aging, liposuction, fat reduction, Botox. I like 95s, but who remembers old shots? What I'm trying to say, babes, you're my wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. It's 'cause I'm back, I's cause I'm ignorant, G's cause I'm great, N is cause I'm natural, A I'm artistic, R I'm respected, S I'm sexy, T I'm talented, I am independent, E I'm educated, do you think I'm overrated, in this game I'm overtaken, no behavior, no I'm not cooperating, excuse me, hello, hi, I'm nasty, I'm a damager, attitude so bad they think I'm a Gallagher, Tyrone Hines, yeah, Hotep my manager, I'm the English sword in the game, Ross Clark, they call me Excalibur. Wonderwall, Wonderwall, nasty, I think you're wonderful. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. I got reasons to be reasonable and reasons to think that this is unfeasible and kind of unbelievable. Because I am not paranoid, it's reasonable. I am dividing up the indivisible. It never fits together again. Like Billy Bragg said, he said a lot of stuff and he was usually right. Apart from all that crap on sexuality, about finding common ground, I'm coming down and running round. That's why I'm running down. My hands are shaking and I'm sweating buckets on the underground. It isn't that attractive and it isn't very cool. I mean, I got a lot of practice when I wasn't out of school. And when I was about school, I got a whole bunch more, baby. I'm acting like a tool, but I'm just not that sure, baby. Maybe you can save me. Maybe that's a load of silliness. You feel me? Yes or lesser? I'm a reeling in the illiness. Just like a big fishy on a big fishy hook. And I bet you never read that book. Now I see the truth from make-believe. on a Sunday. Yeah, on a Sunday. Yeah, on a Sunday. Yeah, on a Sunday. Wir sind hier bei 1Live4. Dieser Mann hier ist für mich einer der sogenannten Man of the Moment. LD, Leon Day, hat zuletzt das New Yorker Animal Collective remixed hier die britische Sängerin Kyla, deren Original von Daydreaming aus meiner Sicht absolut zu vernachlässigen ist. Aber dieser galoppierende Funky House von LD, seine Version, finde ich überragend. Kyla mit Daydreaming. Davor haben wir Oasis gehört, die auf dem Rockwerchter ebenso gespielt haben, wie sie demnächst in Kürze auch das auf dem Melt-Festival tun werden, in einer sehr Special-Version. Oasis featuring Nasty, die Wonderwall-Version, die Akira The Don, der Grindy-Act, zusammengestellt hat. Gleich geht's hier weiter mit Drum and Bass von Survival. Yes, wir sind bei 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, die beiden Produzenten hinter diesem Track, den wir hier im Hintergrund gerade hören, habe ich noch nie im Leben getroffen oder gesehen oder sonst wie persönlich. Trotzdem habe ich so langsam das Gefühl, es sind Freunde von mir. Denn ich spiele sie nach meiner festen Überzeugung seit 15 Jahren. Manchmal lagen Wochen oder Monate zwischen zwei verschiedenen Tracks, dann sicherlich auch mal 2 oder 3 Jahre. Jetzt in letzter Zeit ist die Schlagzahl wieder höher geworden und geht verstärkt Richtung schweren Funk, wenn man das vielleicht mal so sagen kann. Die Rede ist von Blue Marten, dem britischen Drum-and-Bass-Duo, das ich hier erneut mit einer brandneuen Nummer spiele, nämlich Believe Me. Davor haben wir Survival aus seinem selbstbetitelten Album gehört. Das, man konnte es mit den schweren, ebenfalls sehr funkigen Grooves vielleicht hören, auf dem D-Bridge-Label Exit erschienen ist. Heeding the Sign, ein Titel aus dem Survival-Album. Auch der Mann, der jetzt kommt, ist im Grunde so etwas wie ein guter Bekannter, der Japaner Makoto, mit einer erneut sehr moody-haften Nummer, heißt ja auch so Sentimental Moods, sehr schön jazzy, hier kommt Makoto. 1 Live 4, it's not only about drum and bass tonight, ladies and gentlemen. Ich möchte heute mal wieder ein bisschen hier Denglisch, einer meiner liebsten Dinge, frönen. Nein, komm, lass es uns in Deutsch sagen. Also es geht nicht nur um Drum and Bass heute Nacht, aber ich habe in den vergangenen Tagen festgestellt, bei dieser brütenden Hitze, die Tracks machen mir Spaß, die fächern mir so ein bisschen Wind zu. Man muss ja auch ein bisschen die eigenen Befindlichkeiten hier mit reinbringen, sonst steht man am Ende nicht hinter dem, was man macht und wo kämen wir dahin. Wir hören hier im Hintergrund Donny Dubson, der ist mir in den letzten Monaten vermehrt mit einigen sehr schönen, gut rollenden Tracks, Liquid Style, aufgefallen. Hier, das ist ein neuer von ihm, Super Marimba heißt der, Donny Dubson, davor Makoto. Jetzt muss ich mal rausschauen, ob es überhaupt schon dunkel ist. Tatsächlich, wir haben die Dunkelheit erreicht und das ist ziemlich gut. Denn der nächste Track heißt Light Up the Darkness. Also nochmal Rewind mit der Dunkelheit, nochmal zurück. Dieser Track, den ich jetzt spiele, kommt von Mason Solly und heißt Light Up the Darkness. Das ist eine echte Hymne. 1Live. Infos mit Amelie Fröhlich um 23 Uhr. Sieg für Opposition bei Parlamentswahlen in Bulgarien. Weiter angespannte Lage in Honduras und das Wetter heute Nacht zum Teil mit Gewittern. Bulgarien steht vor einem Regierungswechsel. Die bürgerliche Opposition hat die Parlamentswahl nach bisherigen Prognosen gewonnen. Die bisher regierenden Sozialisten müssen deutliche Stimmenverluste hinnehmen. Sie haben ihre Niederlage bereits eingestanden. Nach Aussage von Bürgerinitiativen sind bei der Wahl Stimmen gekauft worden. Beobachter aus dem Europarat haben noch kein Urteil über den Verlauf der Wahl abgegeben. Sie hatten im Vorfeld vor dem Kauf von Wählerstimmen gewarnt und mit Sanktionen gedroht. Der gestürzte Präsident von Honduras, Zelaya, ist auf dem Weg zurück in das mittelamerikanische Land, trotz massiver Drohungen der Übergangsregierung. Zelaya ist von Washington aus mit einem kleinen Flugzeug gestartet. Er wird morgen früh unserer Zeit in Honduras erwartet. Die Übergangsregierung hat ein Landeverbot für die Maschine erlassen. Sie droht, den gestürzten Präsidenten festzunehmen. Auf dem Flughafen in der Hauptstadt Honduras ist ein Großaufgebot des Militärs postiert. Zelaya war vergangenen Sonntag gestürzt, um vom Militär außer Landes gebracht worden. Die Panne gestern im Atomkraftwerk Krümmel ist auf einen Kurzschluss in einem Transformator zurückzuführen. Der Betreiber Vattenfall erklärte, dass das Werk bis auf Weiteres abgeschaltet bleibt. Die Atomaufsicht sieht nach einer ersten Prüfung Parallelen zu einem Störfall 2007 im AKW Krümmel. Da hatte ein baugleicher Trafo gebrannt. Das Atomkraftwerk blieb daraufhin 2 Jahre abgeschaltet. Der Betreiber hat sich heute bei der Atomaufsicht entschuldigt, und zwar, weil das Aufsichtsamt gestern zuerst von der Polizei und nicht von Vattenfall selbst über die Panne informiert worden war. Die deutschen Beachvolleyballer feiern ihren bisher größten WM-Erfolg. Als erstes europäisches Team in der Beachvolleyball-Geschichte haben Julius Brink und Jonas Reckermann WM-Gold gewonnen. Das Duo aus Leverkusen und Köln besiegte im Endspiel der Weltmeisterschaft im norwegischen Stavanger überraschend die Favoriten aus Brasilien, und zwar mit 2:0. Brink und Reckermann spielen erst seit einem Jahr zusammen. 1Live. Sektorwetter. Heute Nacht kann es zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter geben. Morgen erst fast überall sonnig. Am Nachmittag wird es dann häufiger mal nass. Mülheim kommt morgen auf bis zu 22 Grad. In Hennef werden es 23 und in Eschweiler höchstens 24 Grad. Auch am Dienstag Sonne, Wolken und ein paar Schauer. Stauschau. Noch eine Meldung, die A40 Duisburg Richtung Essen ist zwischen Essen-Frohnhausen und Holsterhausen wegen Bauarbeiten gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Okay, ich möchte gleich zu einem Album kommen, hinter dem zwei mehr oder weniger bekannte Produzenten stehen, der Engländer Switch und der Amerikaner Diplo. Insbesondere letzterer hat sich in den letzten Jahren zu so etwas wie einem echten Seismographen entwickelt. Wo immer etwas wirklich Aufregendes entstand, war Diplo zumeist einer der Ersten, der die Hände hob, sprich die entsprechenden Platten auf seinen Tellern hatte, oder aber der sich als Produzent, als Remixer einhängte und mit zahlreichen Namen in Verbindung gebracht werden kann, seien es nun Bonde de Rolais oder Santi Gold, Rai, viele, viele andere. Diplo und Switch haben eine Figur erschaffen, Major Lazer, die erschaffen worden ist, um den jamaikanischen Reggae zu retten, der, wie ich mir von einigen kundigen Leuten habe erzählen lassen, tatsächlich in so etwas wie einer Krise steckt. Es werden kaum noch Reggae-Alben, klassische Alben veröffentlicht. Die DJs legen kaum noch die berühmten 7er Vinyls auf, sondern sind mittlerweile auch längst auf CDs umgeschwenkt. Also so gewisse Traditionen, die man mit Reggae, mit jamaikanischer Musik verbindet, drohen so ein bisschen zu verschwinden. Jetzt also diese Superfigur Major Lazer, Diplo und Switch mit zahlreichen sogenannten DJs, also jamaikanischen Vokalisten, die sie teilweise sehr spontan aufgerissen haben, unter der Vorgabe, ihr könnt alles texten, aber nichts Gewaltverherrlichendes, und einer Musik, die teilweise sehr futuristisch klingt und an viele, viele andere Styles andockt, so sehr, dass ich mir erlaube, hier sogar jetzt zunächst mal die Surf-Legende Dick Dale ins Spiel zu bringen. We'll be right back. the hottest girl them round ya. Girl from down the country and girl from down the town ya. If you check the phone ya, Kimona, Simona, and Sonia, Ramona. Tell you feel the sound ya. Call Kiki and tell him send me a pona. At the highest grade because we like smell the aroma. When me touch the body, girl them say ya, we are the cone ya. Feelings are carry for Fiona. She want me, she says she want to be a sperm donor. Bush to the bone, me fresh from California. When me touch the road and gas, and look at you. Yeah, come here. Come here. Me tell them hold a line and take a chair. If you want a girl, no bother worry. You talk me, come and share. Step up in the club and watch everybody stare. We a fuck the yacht to set a girl them round here. Year to year, I feel we girl them up the flair. So hear me now. Never want me to stop. I got that fire in me, ready to ignite. sound say. Don't make no sound. Episodes of the violent Spain. Shots go hard, make it brain so brain. Floating with the stars in the city of the cane. Let's ride up, throw it out and bang. Throw it out and bang. Let's ride up, throw it out and bang. So let's bang it out. I'ma bang your lips when I say go pop bang. And I say hi, throw up your thing. Move to the beat, do the two-step swing. And if you don't dance, fuck it, go bang. Chain gang, flip the main. At the parties, leak this thing. Press up to this, don't frame my name. Try to come near me, this shit go bang. Living in chains, let me loose. But I don't get drunk on the shit called goose. Throw your fucking steps up. Rolling by with a star, come catch up. like my girls with a twirl. I like my girly spicy hot. I want to lick them from the top. I like my girls. I like them. I like my girls. Z, you wanna freak with me? Wir sind hier bei 1Live4. Ich entsinne mich noch gut, wie ich vor einigen Wochen von dem dänischen Spot-Festival zurückgekommen bin, relativ atemlos. Und diesen Act aus Kopenhagen, das Kopenhagener Duo Faggot Ferries, gewissermaßen brandfrisch hier gespielt habe. Zu meiner Überraschung und meiner großen Freude kommt der Trackfeed The Horse, den wir hier im Hintergrund hören, jetzt inklusive diverser Club-Remixe, auch offiziell veröffentlicht nach Deutschland. Hinter den Faggot Ferries steckt einmal der DJ Sensi Miller und hauptsächlich aber die aus Sarajevo stammende MC Ena Kosovic, ehemals Handballspielerin, Model, hier mit einem Track, in dem es, wenn ich das richtig verstehe, über die lesbische Liebe geht. Davor ging es hier echt ein bisschen aufreibend und hektisch zu, aber warum nicht? Wir haben vor Faggot Ferries die namentlich zuvor auch schon angesprochene, noch sehr junge Rapperin Rai Rai aus den USA gehört, zusammen mit MIA und dem Titel Bang, die im Herbst wohl mit ihrem ersten Album um die Ecke kommen wird, nachdem sie ihre Karriere eigentlich als Tänzerin gestartet ist. Ich habe das letztens gelesen und in die Clubs immer so geschmuggelt werden musste, weil sie zum Teil erst 15, 16 Jahre alt war. An ihrem Album im September wird dann auch Diplo natürlich schon fast die Hand angelegt haben. Vor Rai Rai habe ich die Engländerin Ebony Bones gespielt, die auch sehr, sehr viel Trommel und Bass und Energie auf ihrem Album Bone of My Bones verkörpert hat. Und davor Major Lazer, da hatte ich ja einiges zu gesagt. Hier im Hintergrund, das ist Karl Möstl aus Wien mit Avalonia, einem Track soeben neu veröffentlicht. We'll be right back. Avalonia, eine Art Ska-Train aus Wien von Karl Möstl, den wir hier hören. Der nächste Name, Linas Strokis, müssen wir uns den merken, glücklicherweise in dieser Form nicht. Der Mann aus Litauen nennt sich nämlich Few Nolder und hat, Achtung, ein Album namens New Folder veröffentlicht. Jetzt wird's doch wieder ein bisschen schwierig. Er ist aufgetaucht auf einer Party des Londoner Planet Moo Labels. Ganz überraschend. Man war dort sehr angetan von ihm. Während ich das erzähle, läuft bereits ein Track von ihm an. Hat ihn jetzt dieses Album veröffentlichen lassen, das sehr, sehr unterschiedlich daherkommt. Mit introvertierten Minimal House Tracks, mit Dubstep-artigen Spielereien, mit fulminanten Elektro-Tracks, also so ganz stilsauber ist es nicht. Aber es macht Spaß zu hören. Hier ist Few Nolder mit Musik aus New Folder. Der Titel heißt Maluska. We'll be right back. better luck next time when someone else will be. 1Live4, Ladies and Gentlemen, ich will hier ganz kurz versuchen, die letzten Minuten zu rekapitulieren. Wir hörten unseren Mann aus Litauen, Few Nolder. Danach habe ich The Golden Filter ins Spiel gebracht mit ihren Favorite Things, also den liebsten Dingen zwischen New York, Paris, London, Schokolade und sonstigen Dingen. Ich glaube, das war ganz gut zu verstehen. Diesen Track habe ich einmal mehr entdeckt auf der neuen Compilation des französischen Kitsune Labels, der insgesamt 7. Folge. Man muss diesem Label einfach zugutehalten, dass eine Menge Bands, die zu Charts und sonstigen Ehren im weiteren Verlauf ihrer Karriere gekommen sind, hier ihre ersten Spuren hinterlassen haben. Hadouken zum Beispiel, LaRue, die im Übrigen auch hier wieder vertreten sind mit einem Track We Have Band, die noch nicht ganz so berühmt sind, die ich aber in den letzten Wochen hier ausgesprochen gerne spiele und bei denen ich ganz, ganz fest glaube, dass die auch noch einen größeren Bekanntenkreis erreichen werden und eben gerade The Golden Filter. Just verklungen allerdings das in Berlin lebende Duo Pupkulis and Rebecca mit Musik aus dem Album Burning Boats. Die beiden finde ich ausgesprochen anrührend hier mit ihrer Musik, die so ein bisschen ins Fach Elektro-Chanson schlägt, wenn man das so sagen kann. Hold It Tight ist der Titel, den ich aus diesem Burning Boats Album gespielt habe und der so eine Frische für mich verkörpert. Im Grunde rede ich schon wieder viel zu lange, denn eigentlich hätte man spontan und umgehend an den gerade gehörten Titel von Pupkulis und Rebecca diese Dame hier Regina Spektor spielen sollen. You went into the kitchen cupboard, got yourself another hour and you gave half of it to me. We sat there looking at the faces of the strangers in the pages till we knew mathematically. They were in our minds until forever, but we didn't mind, we didn't know better. So we made our own computer out of macaroni pieces, and I did our thinking while we lived our lives. We counted up our feelings and divided them up even, and I called our calculation perfect. And we each made an incision past our muscles and our bones. Our hearts were little stones. We struggled so hard, so hard, until they sparked. Okay, ganz kurzer Rückblick auf die letzten Minuten. Ich hatte nochmal Ronnie Size mit der Sängerin Onnelly ins Spiel gebracht, zusammen mit einem Track Play the Game aus dem Jahr 2000. Damals hatte Ronnie Size Represent das In the Mode Album veröffentlicht. Und der Track, der danach kam, eine Dubstep-artige Skulptur, wenn man so will. Man höre und staune, ein Titel des eigentlich eher im Drum and Bass beheimateten Produzenten Caliber. Wunderbar, wie ich finde, Stolen Shadow. Ansonsten will ich hier mit skulpturenartigen Tracks weitermachen und bin da zunächst mal auf den Schweizer Minus 8 gestoßen, der auch seit vielen, vielen Jahren schon Platten veröffentlicht. Sein Name kommt daher, dass er als DJ anfing, feststellte, für ihn lief im Grunde jede Platte viel zu schnell. Deshalb hat er sie verlangsamt, Minus 8 eben, so stark es eben ging. Slow Motion heißt das neue Album von Minus 8, aus dem ich diesen Titel hier spielen möchte. Thank you.

1 Live 4, zwei Tracks, die vielleicht mit etwas Fantasie so ein leichtes Tex-Mex-Feeling rüberbringen. Nach Minus 8 haben wir zunächst ein, wie ich finde, wunderschönes Instrumental von Tordis gehört. Aus dem Album Beacons of Ancestorship, wo scheinbar immer so eine Tür recht fest ins Schloss zu fallen schien. Und ich frage mich, seit ich das Album habe, mittlerweile sind's doch etwas mehr als 2 Wochen, was mag bloß hinter dieser Tür passieren, passiert sein, geschehen. Jeder Song von Tordis hat so irgendwie sein Geheimnis. Und gerade verklang eine Platte aus dem Frühjahr. Arboretum, die amerikanische Band mit dem Titeltrack ihres vor Monaten erschienenen Albums Song of the Pearl. Den Track habe ich vor wenigen Tagen noch in einem Club gespielt. Einige von euch, die vielleicht mal aufgelegt haben, Platten, sei es auf Geburtstagen im privaten Kreis, die kennen das, läuft irgendwie alles ganz gut. Aber du hast meistens einen im Raum oder im Club, der überhaupt nicht einverstanden ist. So ging es mir auch. Ständig kam ein junger Kerl zu mir und fragte mich immer dasselbe: Wann kommt Indie? Und ich sage ihm: Ja, ich gebe dir gleich Indie. Ich spielte wirklich sehr, sehr coole Dubstep-Tracks. Also ich will hier nicht kokettieren, aber es gab eigentlich keinen Grund zur Klage aus meiner Sicht. Wann kommt Indie? Wie ich dann später bemerkte, hatte er irgendwie so ältere Songs von The Rapture erwartet, aber die gab ich ihm natürlich nicht, sondern den gerade gehörten Song Arboretum, auch eigentlich Indie, Oldschool Indie, meinetwegen. Und wenn ich mich jetzt hier nicht noch für 20, 30 Sätze festquatsche, dann macht es durchaus Sinn, auch die nächste Band hier ins Spiel zu bringen. Die kommen aus Pennsylvania, Black Moth Super Rainbow, so heißt diese Gruppe, das ist natürlich schon mal ein mega cooler Name. Eating Us, das Album, das ist auch sehr relaxed daherkommt, mit großen Instrumentalpassagen, Vocoder-Gesang, sehr schillernd im Sound. Das Ganze hat mich hier und da sogar ein bisschen an die Franzosen von Air erinnert. Hier ist von Black Moth Super Rainbow der Titel Gold Splatter. Beautiful friend, you're my only friend. Beautiful day, what a lovely day. started out in search of ordinary things. How much of a tree bends in the wind? I started telling the story without knowing the end. Passing over and over me. Well, it seemed like a routine case at first, with the death of the shadow came a lightness of earth. Of nights, in truth still dazzle, and I work myself until I'm frazzled. Ordinary things, like how can a wave possibly be? I started running, and the concrete turned to sand. I started running. Things didn't pan out as planned. In case things go poorly, then I'm not returned. Remember the good things I've done. Things go poorly, and I'm not returned. Remember the good things I've done. 1Live 4, eben gespielt Bill Callahan, Sometimes I Wish We Were an Eagle, sein Album auch schon einige Wochen alt. Und gerade verklungen ein Duo, das ich bisher nicht kannte, Marconi Union, mit dem Titel Tokio. Dieser Titel könnte suggerieren, dass die beiden, denn es handelt sich offensichtlich um zwei beim Marconi Union, in Tokio gewesen sind, sich da irgendwie haben inspirieren lassen. Dem ist nicht so. Ausdrücklich betonen sie, dass seien Images, Vorstellungen, Ideen über und von Tokio, die sie sich gemacht hätten anlässlich dieses Albums. Das heißt nämlich auch Tokio. Und aus diesem Album mit vielen geheimnisvoll flüsternden Stimmen, reingehängten Geräuschfetzen und durchaus klaren Beats auch schon mal, wie das hier zu hören war, aus diesem Album der Titel Hatsunori. Das übrigens auf diesem wunderschönen Essener Label Biene Music erschienen ist, dieses Album von Marconi Union. Im weiteren Verlauf des Sommers wird ein Album erscheinen von Robin Guthrie. Einige oder viele vielleicht sogar von euch werden ihn noch kennen durch die Cocteau Twins. Angel Falls ist eine EP, die vorab erscheint, aus der möchte ich gerne den Titelsong spielen. Thank you. 1Live4, das Leipziger Hauslabel Moon Harbor veröffentlicht diesen Track von Santos, Hold Home, den ich ziemlich gut finde, sowohl im Original wie auch in diesem Remix hier von den beiden Berlinern Luna City Express. Santos, Hold Home. Ich möchte nochmal auf ein Stichwort zurückkommen, das ich eben, glaube ich, mal so eher beiläufig nannte, Skulptur. Es gibt da wirklich Titel, ich weiß oft selber nicht, wohin damit eigentlich. In Clubs kannst du sie gar nicht spielen. Sie hier am Anfang einer Sendung zu spielen, würde vielleicht doch viele verstören. Nicht zuletzt mich selber auch. Man weiß oft nicht, was spielst du davor, was spielst du danach. Trotzdem, die Faszination dieser Titel ist unbestritten. Hier kommt einer von Ramadan Man, der heißt Revenue, und ein zweiter Genius greift gewissermaßen bei diesem Titel hier ein, nämlich Untold, der hat den Remix besorgt. Also entsprechend, Ramadan Man mit dem Revenue-Titel im Untold Remix. Thank you. Ganz kurz, nach der Gemeinschaftsproduktion zwischen dem Ramadan Man und Untold habe ich einen weiteren, aus meiner Sicht zumindest, faszinierenden Titel hier ins Spiel gebracht. Er stammt von Guillaume, der hier im Übrigen auch mit anderen Titeln in der Vergangenheit schon häufiger gelaufen ist. No More Tears ist ein verkappter Two-Step irgendetwas, den wir da eben gehört haben, derweil hier im Hintergrund aktuell die dänische Elektronikformation Icarus läuft. Sylt, das Album erschien vor einiger Zeit, gibt es jetzt in zum Teil hochinteressanten Remixen. Self Autoparent ist ein Titel aus diesem Remix-Album, bei dem Idletech die Hand angelegt hat. Ich schaue auf die Uhr und sehe, dass auch noch Möglichkeit ist, einen Track aus dem neuen Album der Magnolia Electric Company zu spielen. Josephine erscheint Mitte des Monats. Dann werde ich etwas Ferien machen, schon seit einigen Tagen. Das heißt mit anderen Worten, dass euch am nächsten Sonntag hier der geschätzte Mike Litt erwartet, zusammen mit Thomas Breu. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei dir und euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Sonntag. Zwar dann nicht eben mit mir, mit Klaus Vier, aber mit Mike und Thomas. Und wir hören uns hoffentlich. Also bis dahin, ciao.